Abschnitt 3 aus Die Blinde, Band 2, von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel: Der Brief des Zwillingsbruders. Ohne eine Ahnung davon zu haben, welch einen Sturm er erregt habe, folgte uns der arme Oskar unter der väterlichen Eskorte des Pfarrers in das Haus mit seinem offenen Brief in der Hand. Gewisse Anzeichen in dem Benehmen meines ehrwürdigen Freundes ließen mich schließen, dass die Ankündigung des Besuches Nugent Dubois in Dymchurch, in welcher wir übrigens nur die Aussicht auf die Ankunft eines Zwillingsbruders erblickten, von Herrn Finch aus dem Gesichtspunkt der bevorstehenden Ankunft eines Zwillingsvermögens betrachtet wurde. Oskar und Nugent hatten sich in die schöne väterliche Erbschaft geteilt. Finch witterte Geld. »Beruhigen Sie sich«, flüsterte ich Lucilla zu, als die beiden Herren uns in das Wohnzimmer folgten. »Ihre Eifersucht auf seinen Bruder ist kindisch. Es ist Raum genug in seinem Herzen für seinen Bruder und für Sie.« Aber sie wiederholte nur hartnäckig, indem sie mich in den Arm kniff, »Ich hasse seinen Bruder.« »Komm, setze dich zu mir«, sagte Oskar, indem er an ihre andere Seite trat. »Ich möchte dir Nugents Brief vorlesen. Er scheint sehr interessant zu sein. Er enthält auch eine Botschaft an dich.« Oskar, der durch das Interesse an diesem Brief zu sehr absorbiert war, um zu merken, mit welcher verdrossenen Fügsamkeit Lucilla ihm zuhörte, führte sie an einen Stuhl und fing an zu lesen. Die ersten Zeilen, erklärte er, beziehen sich auf Nugents Rückkehr nach England und auf seine köstliche Idee, mich auf längere Zeit in Browndown zu besuchen. Dann fährt er fort. »Ich fand all deine Briefe bei meiner Rückkehr nach New York. Brauche ich dir zu sagen, liebster Bruder?« Lucilla unterbrach ihn bei diesen Worten, indem sie plötzlich aufstand. »Was ist mit dir?« fragte er. »Ich mag nicht auf dem Stuhl sitzen.« Oskar rückte ihr einen Lehnstuhl heran und nahm seinen Brief wieder auf. »Brauche ich dir zu sagen, liebster Bruder, welchen innigen Anteil ich an deiner beabsichtigten Heirat nehme? Dein Glück ist mein Glück. Ich fühle mit dir, ich wünsche dir Glück, ich sehne mich danach, meine künftige Schwägerin kennenzulernen.« Lucilla stand wieder auf. Oskar fragte sie erstaunt, was sie jetzt habe. »Ich fühle mich nicht behaglich an dieser Seite des Zimmers.« Sie ging nach der anderen Seite des Zimmers. Oskar folgte ihr geduldig mit seinem Brief in der Hand. Er rückte einen dritten Stuhl für sie heran. Sie lehnte denselben ungestüm ab und nahm sich selbst einen anderen Stuhl. Oskar nahm seinen Brief wieder auf. »Wie melancholisch und doch wie interessant, dass sie blind ist.« »Meine amerikanischen Landschaftsskizzen lagen gerade im Zimmer umher, als ich deinen Brief las. Mein erster Gedanke, als ich deine traurige Mitteilung las, bezog sich auf meine Skizzen. Ich sagte mir, wie unendlich traurig, meine Schwägerin wird meine Arbeiten nie sehen können. Ein wahrer Künstler denkt immer an seine Arbeiten, lieber Oskar. Lass dir erzählen, dass ich einige sehr merkwürdige Studien zu künftigen Bildern mitbringen werde.« »Sie werden vielleicht nicht so zahlreich sein, wie du erwartest. Ich verlasse mich lieber auf das in mir wohnende Ideal der Schönheit als auf reine Abschriften der Natur. In gewissen Stimmungen ist mir die Natur vom künstlerischen Standpunkt ausgesprochen geradezu im Wege.« Bei diesen Worten hielt Oskar inne und wandte sich an mich. »Wie er schreibt, wie? Ich habe es Ihnen ja immer gesagt, Madame Pratolungo, dass Nugent ein Genie sei. Jetzt sehen Sie, dass ich recht habe. Steh nicht auf, Lucilla, ich muss weiterlesen. Da kommt gleich eine so hübsch geschriebene Stelle an dich.« Aber Lucilla ließ sich nicht abhalten, aufzustehen. Sie schien keine Lust zu verspüren, die hübsch geschriebene Bestellung zu hören. Sie ging ans Fenster und pflückte ungeduldig an den Blumen, die vor demselben standen. Oskar sah mit mildem Erstaunen erst mich, dann den Pfarrer an. Der ehrwürdige Finch, der mit der respektvollsten Aufmerksamkeit zuhörte, welche der Korrespondenz eines wohlhabenden Mannes mit einem anderen wohlhabenden Manne gebührt, legte sich ins Mittel, um Oskar ein williges Gehör von Lucilla zu verschaffen. »Meine liebe Lucilla, suche deine Ruhelosigkeit zu bemeistern. Du störst unseren Genuss an diesem interessanten Briefe. Ich wünsche, dass du weniger auf deinen Platz wechseln und dem, was Oskar vorliest, eine ungeteiltere Aufmerksamkeit zuwenden möchtest.« »Mich interessiert es nicht, was er vorliest.« Lucilla warf bei dieser unwillkürlich ihr entschlüpften, ungraziösen Äußerung, die sie selbst erschreckte und aufregte, einen der Blumentöpfe am Fenster um. Oskar stellte ihn freundlich wieder auf, indem er verwundert fragte, »Es interessiert dich nicht? Warte nur noch ein wenig, du hast Nugents Bestellung noch nicht gehört. Hör nur, was jetzt kommt. Sage der zukünftigen Frau Oskar Dubourg mit meinen besten Grüßen, der liebe Junge, dass sie mir einen neuen Sporn gegeben hat, meine Rückkehr nach England zu beschleunigen. Sage selbst, Lucilla, ist das nicht hübsch ausgedrückt? Bekenne, dass es der Mühe wert ist, zu hören, was er über dich schreibt.« Sie wandte sich zum ersten Mal nach Oskar um. Der liebevolle Ton, in dem er diese Worte sprach, besiegte ihren Missmut. »Ich bin deinem Bruder sehr verbunden und schäme mich dessen, was ich soeben gesagt habe,« antwortete sie sanft, indem sie verstohlen ihre Hand in die seinige legte und ihm zuflüsterte, »Du liebst Nugent so sehr, dass ich fast fürchte, es bleibt kein Raum für mich in deinem Herzen.« Oskar war entzückt. »Warte, bis du ihn kennenlernst, und du wirst ihn ebenso lieben wie ich. Er nimmt die Leute sofort bei der ersten Bekanntschaft für sich ein. Niemand kann ihm widerstehen.« Sie hielt noch immer seine Hand in der ihrigen, während sich Trauer und Befangenheit in ihren Zügen malte. Die bewunderungswürdige Neidlosigkeit Oskars, sein unbegrenztes Vertrauen in ihre Liebe, waren stumme und doch beredte Vorwürfe für sie. »Fahren Sie fort, lieber Oskar«, sagte der Pfarrer in tiefstem Bass, vermutlich um Oskar zum Weiterlesen zu ermutigen. »Was kommt jetzt, mein Junge?« »Wieder eine interessante Stelle ganz anderer Art«, erwiderte Oskar. »Auf der nächsten Seite des Briefes findet sich etwas Mysteriöses, das sehr geeignet ist, uns in Spannung zu versetzen. Nugent schreibt, »Ich habe hier in New York die Bekanntschaft eines merkwürdigen Mannes gemacht, eines Deutschen, der sich in den Vereinigten Staaten ein großes Vermögen erworben hat. Er wird England in diesem Frühjahr einen Besuch abstatten und wird mich sofort von seiner Ankunft in Kenntnis setzen. Es wird mir eine besondere Freude sein, ihn mit dir und deiner zukünftigen Frau bekannt zu machen, und wer weiß, vielleicht werdet ihr Grund haben, dem glücklichen Zufall, der mir seine Bekanntschaft zugeführt hat, dankbar zu sein. So viel für heute von meinem neuen Freunde. Näheres berichte ich mündlich.« »Dem glücklichen Zufall, der mir seine Bekanntschaft zugeführt hat, dankbar zu sein?« wiederholte Oskar, indem er den Brief zusammenfaltete. »Nugent schreibt so etwas nicht, ohne eine bestimmte Absicht dabei zu haben. Wer mag der deutsche Herr sein?« Herr Finch sah plötzlich mit dem Ausdruck einer gewissen Bestürzung zu Oskar auf. »Ihr Bruder erwähnt, dass der Herr sich ein Vermögen in Amerika erworben habe«, sagte der ehrwürdige Finch. »Ich hoffe, er ist kein Börsenmann. Er möchte sonst vielleicht Ihren Bruder mit dem Geiste der ruhelosen Spekulation, die sozusagen das Nationallaster der Vereinigten Staaten ist, anstecken, und Ihr Bruder, der ohne Zweifel eine ebenso edle Natur ist wie Sie.« »Viel edler«, Herr Finch, unterbrach ihn Oskar. »Und auch wie sie im Besitze bedeutender Mittel ist«, fuhr der Pfarrer in steigendem Enthusiasmus fort. »Wahr«, erläuterte Oskar, »jetzt drückt ihn sein Vermögen durchaus nicht mehr.« »Was?« rief Herr Finch, indem er entsetzt zurückfuhr. »Nugent hat sein Geld rasch durchgebracht«, fuhr Oskar ruhig fort. »Ich habe ihm das Geld zu der Reise nach Amerika geliehen. Mein Bruder ist eine geniale Natur, Herr Finch, und solche Naturen lassen sich nicht in die alltäglichen Schranken des Hergebrachten eindämmen. Nugent genügt nicht, eine bescheidene Art zu leben. Er liebt fürstliche Pracht, und sein Geld ist ihm nichts. Gleich viel. Er wird sich schon ein neues Vermögen mit seinen Bildern erwerben und bis dahin kann ich ihm mit meinen Mitteln aushelfen.« Herr Finch erhob sich mit der Miene eines in seinen Erwartungen getäuschten, in seinem rückhaltlosen Vertrauen schmählich betrogenen Mannes. Welche Aussichten! Es wollte sich also in der Nähe des Pfarrhauses, in seiner Nähe, jemand niederlassen, der wie er in steter Geldnot war, der wie er von Oskar Geld borgen werde. Und dieser Mann war Oskars Bruder. »Ich kann mich Ihrer leichten Auffassung der Verschwendung Ihres Bruders nicht anschließen«, sagte der Pfarrer, indem er sich im Fortgehen in einem feierlich strengen Ton an Oskar wandte. »Ich beklage und tadle den üblen Gebrauch, welchen Herr Nugent von dem ihm von einer allweisen Vorsehung anvertrauten Glücksgütern gemacht hat. Sie werden gut tun, sich die Sache zu überlegen, bevor Sie den verschwenderischen Hang Ihres Bruders durch Darlehen befördern. Was sagt der große Dichter der Menschheit vom Borgen? Der Barde von Avon sagt uns, der Borger verliert oft das Geborgte und den Freund dazu. Lassen Sie sich diese schönen Worte gesagt sein, Oskar. Lucilla, hüte dich vor der Ruhelosigkeit, die ich schon zu tadeln Gelegenheit gehabt habe. Ich muss Sie verlassen, Madame Pratolungo. Ich bin meiner geistlichen Pflicht nicht eingedenk gewesen. Meine geistlichen Pflichten, Herren meiner. Adieu, adieu.« Er sah uns der Reihe nach mit einem sehr sauren Gesicht an und ging zum Zimmer hinaus. »Dieser Bruder Oskars, dachte ich bei mir, führt sich gut ein. Erst fühlt sich die Tochter von ihm beleidigt und jetzt folgt der Vater ihrem Beispiel. Schon von der anderen Seite des Atlantischen Ozeans her übt Herr Nugent Dubourg einen verderblichen Einfluss und stört die Ruhe der Familie, noch ehe er einen Fuß in das Haus gesetzt hat. Sonst ereignete sich an diesem Tage nichts Erwähnenswertes. Wir verbrachten einen sehr langweiligen Abend. Lucilla war verstimmt. Ich hatte mich noch nicht an den abschreckenden Anblick von Oskars entstelltem Gesicht gewöhnen können und war daher ernst und still. Wer mich an diesem Abend zum ersten Male gesehen hätte, würde mich nicht für eine Französin gehalten haben. Am nächsten Tage trug sich ein kleines häusliches Ereignis zu, welches ich hier verzeichnen muss. Unser Dimchurcher Doktor, der immer mit seiner Stellung als Arzt in einem obskuren Dorf sehr unzufrieden gewesen war, hatte eine sehr vorteilhafte Stellung in Indien erhalten. Vor seiner Abreise machte er uns einen Abschiedsbesuch. Ich fand eine Gelegenheit, mit ihm über Oskar zu sprechen. Er stimmte mir durchaus darin bei, dass Oskars Versuch, die durch den Höllenstein bewirkte Veränderung seiner Hautfarbe vor Lucilla zu verheimlichen, verkehrt sei. Die Sache würde ihr, sagte er, nicht lange verborgen bleiben. Mit dieser gegen mich allein ausgesprochenen Voraussagung verließ er uns. Der Arzt war, wie ich meine Leser zu erinnern bitte, ein wichtiger Zeuge der ärztlichen Behandlung Oskars und sein Abtreten vom Schauplatz daher vielleicht ein für die Zukunft bedeutungsvolles Ereignis, das ich hier nicht unerwähnt lassen will. Zwei weitere Tage verflossen, ohne dass sich etwas ereignet hätte. Am Morgen des dritten Tages war die Prophezeiung des Doktors nahe daran, in Erfüllung zu gehen, und zwar durch die wandernde Zigeunerin der Familie, unsere komische kleine Jix. Während Lucilla und ich durch den Garten schlenderten, kam das Kind plötzlich hinter einem Baum hervor, auf uns zugesprungen, schlang ihre Arme um Oskars Beine und begrüßte ihn mit überlauter Stimme als »den blauen Mann«. Lucilla stand sofort still und sagte, »wie nennst du den blauen Mann?« Jix antwortete ohne weiteres, »Oskar«. Lucilla nahm das Kind auf den Arm. »Warum nennst du Oskar den blauen Mann?« fragte sie. Jix deutete auf Oskars Gesicht, wandte sich aber dann plötzlich, als ihr Lucillas Blindheit einfiel, an mich, indem sie mir lustig zurief, »sag du es ihr!« Oskar ergriff meine Hand und warf mir einen flehenden Blick zu. Ich beschloss, mich nicht in die Sache zu mischen. Es war schon schlimm genug, wenn ich mich passiv verhielt und sie im Dunkeln ließ. Aber ich war entschlossen, mich wenigstens nicht aktiv bei ihrer Täuschung zu beteiligen. Sie errötete, sie stellte Jix wieder auf den Boden und sagte, Seid ihr beide stumm? Oskar, ich will es wissen. Wie kommst du zu dem Spitznamen der blaue Mann? In seiner Ratlosigkeit nahm Oskar seine Zuflucht zu einer Lüge und, was schlimmer war, zu einer plumpen Lüge. Er erklärte, er habe diesen Spitznamen in der Zeit während Lucillas Abwesenheit in der Kinderstube erhalten, als er sich einmal, um die Kinder zu amüsieren, als Blaubart verkleidet und dazu das Gesicht blau angemalt habe. Hätte Lucilla die leiseste Ahnung von der Wahrheit gehabt, sie hätte sie jetzt trotz ihrer Blindheit entdecken müssen. Wie die Dinge standen, machte Oskars Mitteilung sie gereizt und verdrießlich. Ich konnte deutlich sehen, dass es ihr einen inneren Kampf kostete, etwas wie ein Gefühl von Verachtung gegen ihn zu unterdrücken. »Amüsiere die Kinder das nächste Mal auf eine andere Art«, sagte sie. »Obgleich ich dich nicht sehen kann, mag ich doch nichts davon hören, dass du dein Gesicht blau angemalt und dadurch entstellt hast.« Mit diesen Worten verließ sie uns und ging eine Strecke allein. Sie fand sich offenbar zum ersten Male, seit sie ihren Verlobten kannte, in ihm getäuscht. Er warf mir abermals einen flehenden Blick zu und flüsterte, »Haben Sie gehört, was sie von meinem Gesicht sagte?« »Sie haben sich eine vortreffliche Gelegenheit, ihr die Wahrheit zu sagen, entgehen lassen«, antwortete ich. »Ich glaube, Sie werden die Torheit und Grausamkeit Ihrer Täuschung noch einmal bitter bereuen.« Er schüttelte den Kopf mit dem zähen Eigensinn eines schwachen Charakters. »Nugent denkt nicht wie Sie«, sagte er, indem er mir den Brief reichte. »Lesen Sie doch einmal jetzt, wo Lucilla es nicht hören kann, diese Stelle.« Ich stutzte einen Augenblick, ehe ich zu lesen begann. Die Ähnlichkeit der Zwillinge erstreckte sich selbst auf ihre Handschrift. Wenn ich den Brief zufällig irgendwo liegend gefunden hätte, würde ich ihn Oskar als einen von ihm geschriebenen Brief übergeben haben. Die fragliche Stelle lautete, »Dein letzter Brief hat mich von meiner Sorge für deine Gesundheit befreit. Ich stimme dir völlig bei, dass jedes persönliche Opfer, welches dich von deinen fürchterlichen Zufällen heilen kann, gerechtfertigt erscheint. Was deine Absicht betrifft, die Veränderung in deinem Äußern vor der jungen Dame geheim zu halten, so kann ich nur sagen, dass du am besten selbst wissen wirst, was du bei dieser Gelegenheit zu tun hast. Ich muss mich darüber jeder eigenen Ansicht enthalten, bis wir uns wiedersehen.« Ich gab Oskar den Brief zurück. »Das ist gerade keine sehr lebhafte Billigung Ihres Verfahrens«, sagte ich. »Der einzige Unterschied zwischen Ihrem Bruder und mir ist der, dass er sich sein Urteil noch vorbehält und dass ich das meinige ausspreche.« »Ich fürchte mich nicht vor meinem Bruder«, erwiderte er. »Nugent wird mit mir fühlen und mich verstehen, wenn er die Verhältnisse in Browndown näher kennt. Inzwischen soll mir das nicht wieder passieren.« Er beugte sich zu Jicks herab. Das Kind hatte sich, während wir sprachen, bequem aufs Gras gelagert und sang sich Stellen aus einem Kinderliede vor. Oskar stellte sie etwas unsanft wieder auf die Füße. Er war böser auf sie wie auf sich selbst. »Was wollen Sie tun?«, fragte ich. »Ich will zu Herrn Finch gehen und ihn bitten, dafür zu sorgen, dass Jix nicht wieder in Lucillas Garten kommt.« »Ist denn Herr Finch mit Ihrem Schweigen einverstanden?« »Herr Finch überlässt es mir völlig, Madame Pratolungo, meine Entscheidung in einer Angelegenheit zu treffen, die niemand angeht als Lucilla und mich.« Mit dieser Antwort war mir natürlich die Möglichkeit jeder ferneren Vorstellung abgeschnitten. Oskar ging mit seiner kleinen Gefangenen ins Haus. Jix trabte neben ihm her, ohne eine Ahnung von dem Unheil, das sie angestiftet, und sang wieder einen Vers aus ihrem Kinderlied. Ich ging zu Lucilla, nachdem ich mit mir selbst über das künftig zu beobachtende Verfahren ins Reine gekommen war. Ich war entschlossen, falls es Oskar gelingen sollte, die Wahrheit vor ihr geheim zu halten, sie vor ihrer Verheiratung, es möge daraus entstehen, was da wolle, selbst über die Sache aufzuklären. Wie? Nachdem ich mein Wort gegeben hatte, das Geheimnis zu bewahren? Ja, denn ich achte ein Versprechen gering, das mich zwingt, falsch gegen eine Person zu sein, die ich liebe. Zwei weitere Tage verflossen, bevor ein Telegramm in Browndown eintraf. Oscar kam mit seiner Nachricht zu uns ins Pfarrhaus gelaufen. Nugent war in Liverpool gelandet. Oscar sollte ihn am nächsten Tage in Dymchurch erwarten. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 16. Dezember 2023.